Ich hab ein Auge. Aus Katerpoesie von Paul Scherbart. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ich hab ein Auge. Ich hab ein Auge, das ist blau, mir gestern Abend geschlagen. Ich schrie 500 Mal, au, au. Was wollt ich damit sagen? Ich weiß es heute selber nicht. Ich hab ein Heldenangesicht. Ende von Abschnitt 3.